Wie kam es zur Auswahl dieses Stücks? Wie kam es zur Zusammenfügung mit Hamlet Maschine? Wir haben überlegt, was gibt es Aktuelles, und da fanden wir eigentlich nur Hamlet. Ein Stück, was spielt auf einem Riss zwischen zwei Epochen, von Staatskrise zu Staatskrise, ein junger Mann, Intellektueller dazwischen. Und das war auch ganz interessant, dass während der Arbeit dieser Riss nun ganz auffällig zutage trat, und es hat sich auch ausgewirkt, negativ und positiv. Und das Ganze reduziert sich dann letztlich auf die Frage, wer ist der Geist? Das ist einerseits Stalin, andererseits die Deutsche Bank, also das Gespenst des Kommunismus, das Phantom der asozialen Marktwirtschaft oder wie man will. Und das ist der Weg ungefähr. Oder wer ist Fortinbras? Das ist eine ganz schwierige Frage, ist bei jeder Hamlet-Inszenierung eigentlich die Hauptfrage, wer ist Fortinbras? Im Reich, da gab es eine exemplarische Beschreibung mal, die Zeitung von Goebbels. Da war das die blonde Lichtgestalt aus dem Norden, die Ordnung schafft. Das kam dann wieder, so der Vorläufer des Sozialismus, Karl Marx statt. Das war auch Fortinbras. Nur nicht mehr blond oder nicht nur blond. Und das geht alles nicht mehr. Deswegen wird es bei uns keinen Fortinbras geben, sondern Hamlet wird zu Fortinbras. Also entstanden ist es so, ich hatte eine Hamlet-Übersetzung gemacht und da war wenig Zeit. Und vorher hatte ich immer ein Stück schreiben wollen, also um das Hamlet-Thema. Und nach dieser Übersetzung habe ich es dann geschrieben, da war es plötzlich nur 9 Seiten lang. Während ich vorher immer gedacht hatte, es wären 200 Seiten, und das schrumpfte dann. Es ist so wie ein Schrumpfkopf von Hamlet eigentlich. Es ist entstanden, glaube ich, in 70 oder so, ne? Oder 77, 77, ich weiß das 78. nie, ja. Und hat natürlich mit ein paar Erfahrungen zu tun aus der Zeit damals. Und es ist jetzt sehr merkwürdig, also wie man damit umgeht, weil es ist ja eigentlich schon historisch fast alles, ne? Und damals war es immerhin so, dass es nicht gespielt werden durfte hier. Das wird also die erste DDR-Aufführung sein. Aber es ist wie immer alles entweder zu spät oder zu früh. Und vielleicht ist es schon zu spät, müssen wir sehen. Sie sagten, es hat also Vorteile und Nachteile für die Produktion gehabt, dass die Zeit so in das Projekt hineingewirkt hat. Welche Vorteile, welche Nachteile? Ja, ne, die Nachteile sind ganz klar, dass natürlich sehr viele Leute ein bisschen nervöser sind als in ruhigeren Zeiten jetzt, und dass es schwerer ist, etwas zusammenzuhalten. Die Zukunft sieht nicht sehr gesichert aus und keiner weiß, was in 3, 4 Monaten sein wird, auch am Theater nicht. In den Werkstätten ist die Situation schwieriger als vorher. Der Vorteil ist, dass man mitkriegt, dass das Stück immer und überall auf jede Situation passt, also Hamlet. Das kann einen traurig stimmen oder auch das Gegenteil. Es beweist eben, wie wenig sich eigentlich geändert hat in der Geschichte. Und wie sehr hinter jeder Politik immer noch so ein Abgrund gähnt, den Politik eigentlich nur verschleiern kann oder nur verschleiert hat bisher. Also die Unlösbarkeit von Problemen ist ein Thema von Shakespeare, glaube ich. Konnten Sie sich genauso dem Text gegenüber fremd fühlen als Regisseur wie damals beim Lohndrücker? Der Text ist mir sehr fremd und ja, ich mag ihn nicht sehr im Moment. Aber es ist auch ein Text, den man überhaupt nicht spielen kann. Das ist so Anti-Theater, dass wir damit wirklich Probleme haben werden noch eine Weile. Worin bestehen die Probleme? Ein Problem sind keine Figurentexte. Im Grunde ist es ein, wie sagt man, ein integraler Text oder was immer. Und Sie haben ja gemerkt, sobald jemand versucht, etwas zu spielen oder zu fühlen, dabei wird es problematisch. Hamlet-Maschine. Ich habe so viele Inszenierungen gesehen, wo der Versuch gemacht wurde, die Regieanweisungen zu realisieren. Und das war immer absolut lächerlich, weil es geht nicht. Und das sind weiter nichts als Provokationen oder so Kopfbilder. Die sind nicht machbar. Und man kann nicht inszenieren, was da in den Regieanweisungen steht. Das ist Unsinn, ne? Das ist vielleicht eine Textschicht für sich, die Regieanweisung. Ist die Arbeit methodisch genauso verlaufen wie damals bei Macbeth und bei Auftrag, dass also keine Detailvorstellung vor Probenbeginn vorlag und im Prinzip alles mit den Schauspielern zusammen Schritt für Schritt entwickelt worden ist? Es ist eher so, natürlich hat man eine Ahnung von dem, was man will, und ein Bild von dem, aber es ist fast unmöglich, dieses Bild zu präzisieren oder zu beschreiben vorher. Aber ohne diese Ahnung kann man nichts machen. Weil natürlich ist es genauso beim Schreiben. Man muss wissen, wie eine Sache aufhört, sonst kann man sie nicht schreiben. Das heißt nicht, dass es dann genauso aufhören wird, aber man muss eine Vorstellung davon haben. Aber so ungefähr wie möglich, je genauer man die vorher präzisiert oder ausformuliert, desto schlechter wird der Text oder desto zäher wird die Arbeit. Also so im Detail entwerfen ist immer lähmend. Und außerdem bin ich sicher, dass man es auch immer ganz anders machen kann als ich. Und wahrscheinlich auch viel besser, als ich es machen kann. Würde ich wirklich nicht ausschließen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, einen Text zu inszenieren, dass das, was ich dann mache, vielleicht wirklich genauso beliebig ist wie eine andere Inszenierung. Es gibt keine authentische Inszenierung, das meine ich. Manchmal am wenigsten, wenn der Autor sie gemacht hat. Stimmt es, dass die Aufführung 8,5 Stunden dauern wird? Oder ist da jetzt schon was? Wir hoffen nicht. Wir stehen, glaube ich, noch um 8. Ne? Und müssen natürlich kürzer werden. Wobei man dazu sagen muss, dass also 2 Stunden ist Umbau. Ne? Bis jetzt, nach bisherigen Berechnungen. Dann aber auch 1,5 Stunden. Und dann, das wird hoffentlich 1,5. Und dann gibt es noch 2 Pausen, die einfach nötig sind. Das heißt also, dass die Aufführung immer nur am Sonntag angesetzt werden kann? Oder wollen Sie es auch wagen in der Woche? Ja, nur Sonnabend, ja. Und es wird sicher keine Massenkunst. Und ich meine es jetzt gar nicht arrogant. Man kann nicht damit rechnen in der nächsten Zeit, dass die Leute in Scharen ins Theater strömen bei uns. Das wird sicher eine Weile schwierig sein.